Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 9. August 99. Mein langes Stillschweigen wird dir ohne Zweifel schon bewiesen haben, dass ich über die Ohren in meiner neuen Arbeit stecke, und so ist's auch. Ich habe mich in den 2 letzten Monaten von allen anderen Dingen abgezogen, um so rasch als möglich in das Innerste meines Geschäfts zu kommen, und ich bin auch auf gutem Wege dazu. Ein Teil der neuen Tragödie habe ich schon hinter mir und das Schwerste vom Ganzen. Ich bin nun sicher, dass ich mich im Stoff nicht vergriffen habe, ob man gleich glauben sollte, dass ein so allgemein bekannter und tragischer Stoff, eben weil er noch von keinem guten Poeten benutzt worden, einen geheimen Fehler haben müsse. Meine Gesundheit und der Aufenthalt im Garten kommen mir gut zustatten, auch die Einsamkeit, die ich seit mehreren Monaten genieße, denn auch Goethe ist diesen Sommer nicht hier gewesen, weil der Schlossbau in Weimar ihn nicht weglässt. Ich erwarte ihn aber in einigen Wochen. In Weimar war ich bei des Königs von Preußen Anwesenheit und habe mich dem königlichen Paar auch präsentieren müssen. Die Königin ist sehr grazios und von dem verbindlichsten Betragen. Der Wallenstein wurde gespielt und mit großer Wirkung, was mich bei allen Vorstellungen, die ich von diesem Stück seitdem gesehen habe, verwunderte und erfreute, ist, dass das eigentlich Poetische selbst da, wo es von dem Dramatischen ins Lyrische übergeht, immer den sichersten und tiefsten Eindruck allgemein hervorbrachte. Weil ich mich für die nächsten 6 Jahre ganz ausschließend an das Dramatische halten werde, so kann ich es nicht umgehen, den Winter in Weimar zuzubringen, um die Anschauung des Theaters zu haben. Dadurch wird meine Arbeit um vieles erleichtert werden, und die Fantasie erhält eine zweckmäßige Anregung von außen, da ich in meiner bisherigen isolierten Existenz alles, was ins Leben und in die sinnliche Welt treten sollte, nur durch die höchste innere Anstrengung und nicht ohne große Wurfrei zustande brachte. Ich werde meinem Herzog zu Leibe rücken, dass er mir Zulage gibt, um eine doppelte Wohnung und Einrichtung und den teuren Aufenthalt in Weimar mir zu erleichtern. Übrigens aber sind die dramatischen Arbeiten auch die lukrativsten für mich, weil ich jedes Stück von mehreren Bühnen bezahlt bekomme und der Verleger mir auch mehr als für jede andere Arbeit dafür geben kann. Außerdem sind mir von einem Londoner Buchhändler Anträge geschehen, mir für jedes Manuskript, das ich noch ungedruckt nach England zum Übersetzen schicke, 60 Pfund zu bezahlen, unter der einzigen Bedingung, dass das Englische 14 Tage früher erscheint als das Original in Deutschland. Du ersiehst daraus, dass ich auch nicht einmal mehr den Sporn der Finanzen habe, um den Almanach fortzusetzen, wenn du wüsstest, welch unendlichen Sackaden mich dieser Berührungspunkt mit 20 oder 30 Versemachern in Deutschland aussetzte und wie schwer es hält, bei dem ungeheuren Zuströmen, des mittelmäßigen und schlechten auch nur ein paar Bogen leidlicher Arbeit zu halten, du würdest mir Glück wünschen, daß ich diese Bürde abgeworfen. Von jetzt an, Gottlob, habe ich mit keinem schlechtern Poeten mehr zu tun, als ich selbst bin, und selbst um das Publikum werde ich mich nicht sonderlich mehr zu bekümmern brauchen. Lottchen hat vielleicht schon geschrieben, daß unserer kleinen Familie gegen Ende des Herbsts ein Zuwachs bevorsteht. Möge nur alles glücklich vonstatten gehen. Während der Schwangerschaft hat die arme Lotte immer viel von Krämpfen zu leiden. Minna ist, wie wir hoffen, wieder ganz wohl, und ihr werdet die schöne Jahreszeit nun auch zuweilen im Garten genießen. Dein S.C.H.